Eine im November 1941 von den NSDAP-Ortsgruppen durchgeführte Aktion, bei der an den Empfangsgeräten gelbe oder rote Zettel angebracht wurden, fand, wie es in den Berichten des Sicherheitsdienstes der SS heißt, in allen Kreisen der Bevölkerung eine stark negative Aufnahme, vor allem wegen der Aufschrift »Denke daran«. Das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet. Über die Reaktionen berichtete der Sicherheitsdienst der SS in seinen geheimen Lageberichten. Man empfinde die Anbringung dieser Zettel als eine Kränkung und Beleidigung, die auch durch den Hinweis nicht entkräftet werde, dass sich die Aktion nicht gegen einzelne Volksgenossen richte, sondern sich an die Gesamtheit des deutschen Volkes wende. Vielfach halte man die Aktion für eine rein örtliche Unternehmung, weil man sich nicht vorstellen könne, dass sie von Reichsstellen oder gar vom Führer veranlasst sein könne. Mit besonderer Ablehnung werde es aufgenommen, dass in den deutschen Haushalten Zettel angebracht würden, in denen die Begriffe Führer und Drohung mit Zuchthausstrafe unmittelbar nebeneinander gestellt werden. Obwohl die Schwarzhörer verschiedene Strategien entwickelten, um unerkannt zu bleiben, mussten sie jederzeit damit rechnen, bei der Gestapo denunziert zu werden. Gnade konnte ein Rundfunkverbrecher, wie der NS-Terminus hieß, nicht erwarten. Zuchthausstrafen von 7 oder 8 Jahren waren keine Seltenheit. Und nicht wenige mussten ihren Wunsch, sich ein objektiveres Bild von der tatsächlichen innenpolitischen oder militärischen Lage zu verschaffen, mit dem Leben bezahlen. Denn auf die Verbreitung ausländischer Nachrichten konnte die Todesstrafe stehen. Schon das Gespräch mit dem Arbeitskollegen oder dem Nachbarn war eine Verbreitung im strafrechtlichen Sinn. Die offizielle Statistik der sogenannten Rundfunkverbrechen weist allein für das Jahr 1942 985 Verurteilungen aus. Wobei die Zahl der ohne ein Gerichtsverfahren in ein Konzentrationslager eingelieferten Häftlinge nicht bekannt ist. Auch die konspirative Flüsterpropaganda in Deutschland, die ebenfalls mit harten Strafen unterdrückt werden sollte, beschäftigte sich mit dem Abhörverbot und reimte: Drei kleine Meckerlein, die hörten Radio. Der eine stellte England ein. Da waren's nur noch 2. Ein anderer, ebenfalls populärer Zweizeiler hieß: Lieber Gott, mach mich taub, dass ich nicht am Radio schraub. Am Radio schrauben, das hieß, aus dem Mittelwellenempfänger einen Kurzwellenempfänger zu machen, um die deutschsprachigen Sendungen der Alliierten besser hören zu können. 1941 standen in 2/3 der deutschen Haushalte Radiogeräte. Allerdings hatte man es bei den billigeren Apparaten vermieden, einen Kurzwellenteil einzubauen, denn die relativ einfach zu betreibenden Kurzwellenstationen eigneten sich fast ideal für die weltweite Verbreitung von Nachrichten. Im Gegensatz zu den schwerfälligen und in der Reichweite begrenzten Mittel- und Langwellensendern waren sie komplizierter zu orten und konnten blitzschnell die Frequenz ändern. Dieser Vorzug machte sie fast unempfindlich gegen die Störsender, die von den deutschen Behörden in immer größerer Zahl installiert wurden. Der deutsche Dienst der BBC sendete deshalb regelmäßig detaillierte Bastelanleitungen, mit deren Hilfe jeder Volksempfänger zum Kurzwellen-Weltempfänger umgerüstet werden konnte. Und jetzt schrauben wir den Apparat auf und machen die Anschlüsse im Innern. Also jetzt die Anschlüsse, und ich betone noch einmal, alle Anschlüsse innerhalb des Empfängers. Das eine Ende der ersten Wickelung geht zur Antenne, das andere zur Erde. Also, erste Wickelung, das eine Ende zur Antenne, das andere zur Erde. Jetzt die zweite Wickelung. Wir verbinden beide Enden mit den Kontakten, an denen im Volksempfänger oder Kleinempfänger die Mittelwellenspule angeschlossen ist. Also, zweite Wickelung, beide Enden werden mit den Kontakten der Mittelwellenspule verbunden. Und schließlich die dritte Wickelung. Beide Enden gehen zu den Kontakten der Rückkopplungsspule. Also, dritte und letzte Wickelung. Die Drähte gehen zu den Kontakten der Rückkopplungsspule. Und jetzt wiederhole ich alle Anschlüsse langsam. Erste Wickelung, Antenne und Erde. Zweite Wickelung, Kontakte der Mittelwellenspule. Dritte Wickelung, Kontakte der Rückkopplungsspule. Mit dieser Änderung wird jeder Volksempfänger und alle ähnlichen Radioapparate auf Kurzwellenempfang umgestellt.